Der alte Dubslav nahm durch mehrere Tage hin seine Tropfen ganz gewissenhaft und fand auch, dass sich's etwas bessere. Die Geschwulst ging um ein geringes zurück. Aber die Tropfen nahmen ihm den Appetit, sodass er noch weniger aß, als ihm gestattet war. Es war ein schöner Frühmärzentag, die Mittagszeit schon vorüber. Dubslav saß an der weit offen stehenden Glastür seines Gartensalons und las die Zeitung. Es schien indes, dass ihm das, was er las, nicht sonderlich gefiel. »Ach, Engelke, die Zeitung ist ja soweit ganz gut. Nur so für den ganzen Tag ist sie doch zu wenig. Du könntest mir lieber ein Buch bringen.« »Was für eins?« »Ist egal. Da liegt ja noch das kleine gelbe Buch »Keine Lupine mehr«. Nein, nicht sowas. Lupine. Davon habe ich schon so viel gelesen. Das wechselt in einem Wort und eins ist so dumm wie das andere. Die Landwirtschaft kommt doch nicht wieder oben auf, oder wenigstens nicht durch sowas. Bring mir lieber einen Roman. Früher in meiner Jugend sagte man Schmöker. Ja, damals waren alle Wörter viel besser als jetzt. Weißt du noch, wie ich mir in dem Jahre, wo ich zivil wurde, den ersten Schniepel machen ließ? Schniepel ist auch solch Wort und doch wahrhaftig besser als Frack. Schniepel hat sowas Fideles, Einsegnung, Hochzeit, Kindtaufe. Gott mir ja, immer, es ist doch auch nicht so. Die meisten Schniepel sind doch, wenn einer begraben wird. Ach, richtig, Engelke, wenn einer begraben wird. Das war ein guter Einfall von dir. Früher würde ich gesagt haben, zeitgemäß. Jetzt sagt man opportun. Hast du schon mal davon gehört? Ja, gnädiger Herr, gehört habe ich schon mal davon. Aber nicht verstanden. Na, ich eigentlich auch nicht. Wenigstens nicht so recht. Und du warst ja nicht mal auf Schulen. Nein, gnädiger Herr. Alles in allem sei froh drüber. Aber, Herr Engelke, wenn du mir nur ein Buch gebracht hast, dann will ich mich mit meinem Stuhl doch lieber gleich auf die Veranda rausrücken. Es ist wie Frühling heute. Solche guten Tage muss man mitnehmen. Und bring mir auch eine Decke. Früher war ich nicht so fürs Pimplie. Jetzt aber heißt es besser bewahrt als beklagt. In dem ganzen Dreieck zwischen Rheinsberg, Klosterwutz und Gransee hatte sich die Nachricht von des alten Dubslav ernster Erkrankung mehr und mehr herumgesprochen. Und es war wohl im Zusammenhange damit, dass ungefähr um dieselbe Stunde, wo Dubslav und Engelke sich über Schniepel und Opportun unterhielten, ein Einspänner auf die Stechliner Rampe fuhr, ein etwas sonderbares Gefährt, dem der alte Baruch Hirschfeld langsam und vorsichtig entstieg. Engelke war ihm dabei behilflich und meldete gleich danach, dass der Alte da sei. »Der alte Baruch, um Gottes Willen, Engelke, was will denn der? Es ist ja doch glücklicherweise nichts los und so ganz aus freien Stücken. Na, lass ihn kommen.« Und Baruch Hirschfeld trat gleich darauf ein. Dubslav in seine Decke gewickelt, begrüßte den Alten. »Aber Baruch, um alles in der Welt, was gibt's? Was bringen Sie? Gleich viel übrigens, ich freue mich, Sie zu sehen. Machen Sie sich so bequem, wie es auf den drei Latten eines Gartenstuhls überhaupt möglich ist. Und dann nochmal, was gibt es? Was bringen Sie?« »Herr Major, wollen entschuldigen, es gibt nichts und ich bringe auch nichts. Ich kam da bloß so vorbei, Geschäfte mit Herrn von Gundermann. Und da wollte ich mir doch die Freiheit genommen haben, mal nach der Gesundheit zu fragen. Habe gehört, der Herr Major sei nicht ganz gut bei Wege.« »Nein, Baruch, nicht ganz gut bei Wege, beinahe schon schlecht genug. Aber lassen wir das schlimme Neue. Das Alte war doch eigentlich besser, das heißt dann und wann. Und manchmal denke ich so an alles zurück, was wir so gemeinschaftlich miteinander durchgemacht haben. Und immer glatt, Herr Major, immer glatt, ohne Schwierigkeiten.« »Ja«, lachte Dubslav, »gemacht habe ich keine Schwierigkeiten, aber gehabt habe ich genug. Und das weiß keiner besser als mein Freund Baruch. Und nun sagen Sie mir vor allem, was macht Ihr Isidor, der große Volksfreund? Ist er mit Torgelow noch zufrieden oder sieht er, dass Sie da auch mit Wasser kochen? Ich wundere mich bloß, dass ein Sohn von Baruch Hirschfeld, Sohn und Firmateilhaber, so sehr für den Umsturz ist.« »Nicht für den Umsturz, Herr Major. Isidor, wenn ich so sagen darf, ist für die alte Valuta, aber nebenher hat er ein Herz für die Menschheit.« »Hat er? Na, das ist recht. Und das Herz für die Menschheit, das haben wir alle, Herr Major. Und kommt uns was dabei heraus, so haben wir, wenn ich so sagen darf, die Dividende. Gott der Gerechte, wir brauchen's. Und weil ich rede von Dividende, will ich auch reden von Hypothek. Wir haben da seit letzten Freitag ein Kapital, Granseer Bürger, und will's hergeben zu 3,5. Nun, Baruch, das ist hübsch, aber im Augenblick bin ich's nicht benötigt. Vielleicht später mal, mein Woldemar. Der hat, wie Sie wissen, eine reiche Partie gemacht, und wer viel erheiratet, der braucht auch viel. Man denkt immer, dann hört es auf, aber das ist falsch, dann fängt's erst recht an. Unter allen Umständen seien Sie bedankt, dass Sie mal haben sehen wollen, wie es mit mir steht. Ich kann leider nur wiederholen, schlecht genug. Aber eine Weile dauert's wohl noch. Und wenn auch nicht, mit meinem Sohne wird sich, denke ich, gerade so wie zwischen uns beiden, alles glatt abwickeln. Glatter noch. Und vielleicht können Sie gemeinschaftlich mal was Nettes herauswirtschaften, was Ordentliches, was Großes, was ich sehen lassen kann. Das heißt dann neue Zeit. Und nun, Baruch, müssen Sie noch ein Glas Sherry nehmen. In unserem Alter ist das immer das Beste. Das heißt für Sie, der Sie noch gut im Gange sind. Ich darf bloß noch mit anstoßen. Eine Viertelstunde später fuhr Baruch auf seinem Wägelchen wieder in den Stechliner Wald hinein und dachte wenig befriedigt über das nach, was er da drinnen gehört hatte. Die geträumten Schloss-Stechlin-Tage schienen mit einem Male für immer vorüber. Alles, was der alte Herr da so nebenher von gemeinschaftlich Herauswirtschaften gesagt hatte, war doch bloß ein Stich, eine Pike gewesen. Er im Bauch fühlte was wie Verstimmung. Aber Dubslav auch. Es war ihm zu Sinn, als hätte er seinen alten Granseer Geld- und Geschäftsfreund, trotzdem er dessen letzte Pläne nicht einmal ahnte, zum ersten Mal auf etwas Heimlichem und Verstecktem ertappt. Und als Engelke kam, um die Sherryflasche wieder wegzuräumen, sagte er: Engelke, mit Baruch ist es auch nichts. Ich dachte, Wunder, was das für ein Heiliger wäre. Und nun ist der Pferdefuß doch schließlich rausgekommen. Wollt mir da Geld auf Hypothek beinahe aufzwingen, als ob ich nicht schon genug davon hätte. Sonderbar. Unke mit seinem ewigen Zweideutig wird am Ende doch recht behalten. Überhaupt. Solche Polizeimenschen mit einem Karabiner über die Schulter, das sind bei Lichte gesehen immer die feinsten Menschenkenner. Ich ärgere mich, dass ich es nicht eher gemerkt habe, so dumm zu sein. Aber das mit der Krankheit heute, das war mir doch zu viel. Wenn sich die Menschen erst nach Krankheit erkundigen, dann ist es immer schlimm. Eigentlich ist es jedem gleich, wie es einem geht. Und ich habe sogar welche gekannt, die sahen sich, wenn sie so fragten, immer schon die Möbel und Bilder an und dachten an nichts wie an Auktion. Auch die nächsten Tage waren beinahe sommerlich, taten dem Alten wohl und erleichterten ihm das Atmen. Er begann wieder zu hoffen, sprach mit Wirtschaftsinspektor und Förster und war nicht bloß voll wiedererwachten Interesses, sondern überhaupt guter Dinge. So kam Mitte März heran. Der Himmel war blau. Dubslav saß auf seiner Veranda, den kleinen Springbrunnen vor sich, und sah dabei das leichte weiße Gewölk ziehen. Vom Park her vernahm er den ersten Finkenschlag. Er mochte wohl schon eine Stunde so gesessen haben, als Engelke kam und den Doktor meldete. »Das ist recht, Sponholz, dass Sie kommen. Nicht um mir zu helfen, das ist immer schlimm, wenn einem erst geholfen werden soll. Nein, um zu sehen, dass Sie mir schon geholfen haben. Diese Tropfen, das ist doch was damit. Wenn sie nur nicht so schlecht schmeckten, ich muss mir mal einen Ruck geben. Und dass sie so grün sind. Grünes Gift, heißt es bei den Leuten, sage ich, eine ganz dumme Vorstellung. Wald und Wiese sind auch grün. Und doch so ziemlich unser Bestes. Ja, es ist ein Spezifikum. Und ich bin froh, dass die Digitalis hier bei Ihnen wieder mal zeigt, was sie kann. Und ich bin doppelt froh, weil ich mich auf 6 Wochen von Ihnen verabschieden muss. Auf 6 Wochen? Aber Doktor, das ist eine halbe Ewigkeit. Haben Sie Schulden gemacht und sollen in Prison? Man könnte beinahe sowas denken. Denn solange Granseer historisch beglaubigt dasteht, ist noch kein Doktor auf 6 Wochen weg gewesen. Und noch dazu ein Kreisphysikus. Eine Doktorexistenz gestattet solchen Luxus nicht. Wie lebt man denn hier? Und wie hat man gelebt? Immer Furunkel aufgeschnitten, immer Karbolwatte, immer in den Wagen gestiegen, immer einem alten Erdenbürger seinen Entlassungsschein ausgestellt oder einen neuen Erdenbürger geholt. Und nun 6 Wochen weg. Wie ich meinen Kreis wiederfinden werde? Na, vielleicht hat Gott ein Einsehen. Er ist doch wohl eigentlich der beste Assistenzarzt. Und vor allem der billigste. Der andere, den ich mir aus Berlin habe verschreiben müssen, ach, und so viel Schreiberei, der ist teurer. Und meine Reise kommt mir ohne dies schon teuer genug. Aber wohin denn, Doktor? Nach Pfeffers. Pfeffers? Kenne ich nicht. Und was wollen Sie da? Warum? Wozu? Meine Frau laboriert an einem Rheumatismus, hochgradig, schon nicht mehr schön. Und da ist denn Pfeffers der letzte Trumpf. Schweizer Bad mit allen Schikanen und wahrscheinlich auch mit allen Kosten. Ein Granseer, der allerdings für Geld gezeigt werden kann, war mal an diesem merkwürdigen Ort und hat mir denn auch eine Beschreibung davon gemacht. Aber natürlich auch noch im Baedeker nachgeschlagen und unter anderem einen Fluss da verzeichnet gefunden, der Tamina heißt. Erinnert ein bisschen an Zauberflöte, klingt soweit ganz gut. Aber trotzdem eine tolle Geschichte dieses Pfeffers. Soweit es nämlich als Bad in Betracht kommt, ist es nichts als ein Felsenloch, ein großer Backofen, in den man hineingeschoben wird. Und da hockt man denn, wie die Indianer hocken, und die Dämpfe steigen siedeheiß von unten herauf. Wer da nicht wieder zustande kommt, der kann überhaupt einpacken. Übrigens will ich für meine Person gleich mit hineinkriechen, denn das darf ich wohl sagen, wer so 35 Jahre lang durch Kreis Gransee hin und her kutschiert ist, mitunter bei Ostwind, der hat sich sein Gliederreißen ehrlich verdient. Sonderbar, dass der Hauptteil davon auf meine Frau gefallen ist. Tja, Sponholz, in einer christlichen Ehe? Freilich, Herr Major, freilich. Obwohl das mit christlicher Ehe auch immer bloß so ist. Da hatten wir, als ich noch Militär war, einen Kompaniechirurgus, richtige alte Schule. Der sagte, wenn er von sowas hörte, ja, christliche Ehe, ganz gut, kenn ich. Ist wie Schinken in Burgunder. Das eine ist immer da, aber das andere fehlt. Ja, sagte Dubslav, diese richtigen alten Kompaniechirurgose, die habe ich auch noch gekannt. Blutige Zyniker. Jetzt leider ausgestorben. Und in solchem pfefferschen Backofen wollen Sie 6 Wochen zubringen? Nein, Herr von Stichlin, nicht so lange, bloß 4, höchstens 4. Denn es strengt sehr an. Aber wenn man nur doch mal da ist, ich meine in der Schweiz und da herum, wo Sie stellenweise schon Italienisch sprechen, da will man doch schließlich auch gern in das gelobte Land Italia hineingucken. Und da haben wir denn also, meine Frau und ich, vor, von diesem Pfeffers aus erst noch durch die Via Mala zu fahren, den Splügen hinauf oder auf irgendeinen anderen Pass. Und wenn wir dann einen Blick in all die Herrlichkeiten drüben hineingetan haben, dann kehren wir wieder um. Und ich für meine Person ziehe mir wieder meinen grauen Mantel an, denn für die Reise habe ich mir einen neuen Paletot bauen lassen. Und kutschiere wieder durch Kreis Gransee. Na, Sponholz, das freut mich aber wirklich, dass Sie mal rauskommen. Und bloß wenn Sie durch die Via Mala fahren, da müssen Sie sich in Acht nehmen. Waren Sie denn mal da, Herr Major? Bewahre. Meine Weltfahrten mit ganz schwachen Ausnahmen lagen immer nur zwischen Berlin und Stechlin, höchstens mal Dresden und ein bisschen ins Bayerische. Wenn man so gar nicht mehr weiß, wo man hin soll, fährt man natürlich nach Dresden. Also Via Mala, nie gesehen. Aber ein Bild davon. Im Allgemeinen ist Bilder angucken auch nicht gerade mein Fall. Und wenn die Museums von mir leben sollten, dann täten sie mir leid. Indessen, wieso der Zufall spielt, mal sieht man doch sowas. Und auf dem Via Mala-Bilde eine Felsenschlucht mit Figuren von einem sehr berühmten Malermenschen, der, glaube ich, Böcking oder Böckling hieß. Ach so, einer, wenn mir recht ist, heißt Böcklin. Wohl möglich, dass es der gewesen ist, ja sogar sehr wahrscheinlich. Nun, sehen Sie, Doktor, da war denn also auf diesem Bilde diese Via Mala mit einem kleinen Fluss unten, und über den Fluss weg lief ein Brückenbogen, und ein Zug von Menschen, es können aber auch Ritter gewesen sein, kam gerade die Straße lang, und alle wollten über die Brücke. Sehr interessant. Und nun denken Sie sich, was geschieht da? Gerade neben dem Brückenbogen, dicht an der rechten Seite, tut sich mit einem Male der Felsen auf, Etwa wie wenn morgens ein richtiger Spießbürger seine Laden aufmacht und nachsehen will, wie's Wetter ist. Der aber, der an dieser Brücke da von ungefähr rausguckte, hören Sie, Spornholz, das war kein Spießbürger, sondern ein richtiger Lindwurm oder sowas Ähnliches aus der sogenannten Zeit der Saurier. Also so weit zurück, dass selbst der älteste Adel, die Stechline mit eingeschlossen, nicht dagegen ankam. Und dies Biest, als der herankommende Zug eben den Fluss passieren wollte, war mit seinem aufgesperrten Rachen bis dicht an die Menschen und die Brücke heran. Und ich kann Ihnen bloß sagen, Spunholz, mir stand, als ich das sah, der Atem still, weil ich deutlich fühlte, nur noch einen Augenblick, dann schnappt er zu und die ganze Bescherung ist weg. Tja, Herr von Stechlin, da hat man bloß den Trost, dass die Saurier, so viel ich weiß, seitdem ausgestorben sind. Aber meiner Frau will ich diese Geschichte doch lieber nicht erzählen. Die kriegt nämlich mitunter Ohnmachten. In Doktorhäusern ist immer was los. Dubslav nickte. Und nur das eine möchte ich Ihnen noch sagen, Herr von Stechlin. Mit der Digitalis immer ruhig so weiter. Und wenn der Appetit nicht wiederkommt, lieber nur zweimal täglich und nie mehr als 10 Tropfen. Und wenn Sie sich unpass fühlen, mein Stellvertreter ist von allem unterrichtet, er wird Ihnen gefallen, neue Schule, moderner Mensch, aber doch nicht zu viel davon, so wenigstens hoffe ich. Und jedenfalls sehr gescheit. An seinem Namen, er heißt nämlich Moscheles, dürfen Sie nicht Anstoß nehmen. Er ist aus Brünn gebürtig, da heißen die meisten so. Der Alte drückte mit allem seine Zustimmung aus, auch mit dem Namen, trotzdem dieser ihm quälende Erinnerungen weckte. Schon vor etlichen 50 Jahren habe er Musikstücke spielen müssen, die alle auf den Namen Moscheles liefen. Aber das wolle er dem in Sicht stehenden nicht weiter entgelten lassen. Und nach diesen beruhigenden Versicherungen empfahl sich Spornholz und fuhr zu weiteren Abschiedsbesuchen in die Grafschaft hinein. Am zweitfolgenden Tage brachen die Spornholzschen Eheleute von Gransee nach Pfeffers hin auf. Die Frau, sehr leidend, war schweigsam. Er aber befand sich in einem hochgradigen Reisefieber, was sich, als sie draußen auf dem Bahnhof angelangt waren, in immer wachsender Gesprächigkeit äußerte. Mehrere Freunde, meist Logenbrüder, hatten ihn bis hinaus begleitet. Spornholz kam hier sofort vom 100. aufs 1000. »Ja, unser guter Stechlin, mit dem steht es so, so. Baruch hatten auch gesehen und ihn einigermaßen verändert gefunden. Und Sie, Kirstein, Sie schreiben mir natürlich, wenn der junge Burmeister eintrifft. Ich weiß, er will nicht recht, bloß der Vater will und soll sogar von Hokuspokus gesprochen haben. Aber dergleichen muss man leicht nehmen. Unwissenheit, Verkennungen, über sowas sind wir weg, viel Feind, viel eher. Nur, es nochmal zu sagen, der alte drüben in Stechlin macht mir Sorge.« Man muss aber hoffen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und zu Moscheles habe ich Vertrauen. Ihn auskultieren zu sehen, ist ein wahres Vergnügen für einen Fachmann. So klang, was Spornholz noch in letzter Minute vom Coupé-Fenster aus zum Besten gab. Alles, am meisten aber das über den alten Stechlin Gesagte, wurde weitergetragen und drang bis auf die Dörfer hinaus, so namentlich auch bis nach Quaden-Hennersdorf zu Superintendent Coselleger, der seit kurzem mit Ermintrud einen lebhaften Verkehr unterhielt und angeregt durch die mit jedem Tag kirchlicher werdende Prinzessin einen energischen Vorstoß gegen den Unglauben und die in der Grafschaft überhandnehmende Laxheit plante. Coselleger sowohl wie die Prinzessin wollten zu diesem Zwecke beim alten Dubslav als nächstem Objekt einsetzen und hielten sein Asthma für den geeignetsten Zeitpunkt. In einem Briefe der Prinzessin an Coselleger hieß es dementsprechend: »Ich will die gute Gesinnung des alten Herrn in nichts anzweifeln. Außerdem hat er etwas ungemein Affables. Ich bin ihm menschlich durchaus zugetan, aber sein Prinzip, das nichts Höheres kennt als Leben und Leben lassen, hat in unserer Gegend alle möglichen Irrtümer und Sonderbarkeiten ins Kraut schießen lassen. Nehmen Sie beispielsweise diesen Krippenstapel. Und nun den Lorenzen selbst. Katzler, mit dem ich gestern über unseren Plan sprach, hat mich gebeten, mit Rücksicht auf die Krankheit des alten Herrn wenigstens vorläufig von allem Abstand zu nehmen. Aber ich habe ihm widersprechen müssen. Krankheit, so viel ist richtig, macht schroff und eigensinnig, aber in bedrängten Momenten auch wiederum ebenso gefügig. Und es sind wohl auch hier wieder gerade die Auferlegungen und Bitternisse, daraus ein Segen für den Kranken und jedenfalls für die Gesamtheit unseres Kreises entspringen wird. Unter allen Umständen aber muss uns das Bewusstsein trösten, unsere Pflicht erfüllt zu haben. Es war eine Woche nach Sponholz' Abreise, dass Ermyntrud diese Zeilen schrieb. Und schon am anderen Vormittage fuhr Kosseleger, der mit der Prinzessin im Wesentlichen derselben Meinung war, auf die Stechliner Rampe. Gleich danach trat Engelke bei Dubslav ein und meldete den Herrn Superintendenten. Superintendent Kosseleger? Ja, Superintendent Kosseleger. Er sieht sehr wohl aus und ganz blank. Was es doch für merkwürdige Tage gibt. Heute, du sollst sehen, ist wieder so einer. Mit Moscheles fing's an. Sage dem Herrn Superintendenten, ich ließe bitten. Ich komme hoffentlich zu guter Stunde, Herr von Stechlin. Zur allerbesten, Herr Superintendent. Eben war der neue Doktor hier. Und eine Viertelstunde, wenn's mit dem Presente Medico nur ein ganz klein wenig auf sich hat, muss solche Doktorgegenwart doch wohl noch nachwirken. Sicher, sicher. Und dieser Moscheles soll sehr gescheit sein. Die Wiener und Prager verstehen es. Namentlich alles, was nach der Seite hin liegt. Ja, sagte Dubslav, nach der Seite hin und wies auf Brust und Herz. Aber offen gestanden, nach mancher anderen Seite hin ist mir diese Moscheles nicht sehr sympathisch. Er fasst seinen Stock so sonderbar an und schlenkert auch so. Ja, sowas muss man unter Umständen mit in den Kauf nehmen. Und dann heißt es ja auch, der Major von Stechlin habe mehr oder weniger einen philosemitischen Zug. Den hat der Major von Stechlin auch wirklich, weil er Unköstlichkeiten nicht leiden kann und Prinzipienreitereien erst recht nicht. Ich gehöre zu denen, die sich immer den Einzelfall ansehen. Aber freilich, mancher Einzelfall gefällt mir nicht. So zum Beispiel der hier mit dem neuen Doktor. Und auch mein alter Baruch Hirschfeld, den der Herr Superintendent mutmaßlich kennen werden, auch der gefällt mir nicht mehr so recht. Ich hielt große Stücke von ihm. Aber vielleicht, dass sein Sohn Isidor schuld ist. Mit einem Mal ist der Pferdefuß rausgekommen. Tja, lachte Kosseleger, der kommt immer mal raus und nicht bloß bei Baruch. Ich muss aber sagen, das alles hat mit der Rasse viel, viel weniger zu schaffen als mit dem jeweiligen Beruf. Da war ich eben bei der Frau von Gundermann. Da war auch sowas? In gewissem Sinne ja, natürlich ein bisschen anders, weil es sich um etwas Weibliches handelte. Stütze der Hausfrau. Und da bändelt sich denn leicht was an. Eben diese Stütze der Hausfrau war bis vor kurzem noch Erzieherin. Und mit Erzieherinnen, Alten und Jungen, hat's immer einen Haken, wie mit den Lehrern überhaupt. Das liegt im Beruf. Und der Seminarist steht oben an. Ich kann mich nicht erinnern, sagte Dubslav, in unserer Gegend irgendwas gröblich Verletzliches erlebt zu haben. Oh, ich bin missverstanden, beschwichtigte Kosseleger und rieb sich mit einem gewissen Behagen seine wohlgepflegten Hände. Nichts von Vergehungen auf erotischem Gebiet, wiewohl es bei den Gundermanns, die gerade in diesem Punkte viel heimgesucht werden, auch diesmal wieder, ich möchte sagen, diese kleine Nebenform angenommen hatte. Nein, der große Seminaristenpferdefuß, an den ich bei meiner ersten Bemerkung dachte, trägt ganz andere Signaturen. Unbotmäßigkeit, Überschätzung und infolge davon ein eigentümliches Bestreben, sich von den Heilsgütern loszulösen und die Befriedigung des inneren Menschen in einer falschen Wissenschaftlichkeit zu suchen. Ich will das nicht loben, aber auch solche falsche Wissenschaftlichkeit zählt, dächte ich, in unserer alten Grafschaft zu den allerseltensten Ausnahmen. Nicht so sehr, als Sie vermuten, Herr Major. Und aus Ihrer eigenen Stechliner Schule sind mir Klagen kirchlich gerichteter Eltern über solche Dinge zugegangen. Allerdings Altlutheraner aus der Globsower Gegend. Indessen, so lästig diese Leute zu Zeiten sind, so haben sie doch andererseits den Ernst des Glaubens und finden, wie sie sich in einem Skriptum an mich ausgedrückt haben, in der krippenstapelschen Lehrmethode diesen Ernst des Glaubens arg vernachlässigt. Dubslav wiegte den Kopf hin und her und hätte trotz allen Respekts vor dem Vertreter einer kirchlichen Behörde wahrscheinlich ziemlich scharf und spitz geantwortet, wenn ihm nicht alles, was er da hörte, gleichzeitig in einem heiteren Lichte erschienen wäre. Krippenstapel, sein Krippenstapel. Er, der den alten Fritzen so gut wie den Katechismus, aber den Katechismus auch reichlich so gut wie den alten Fritzen kannte. Krippenstapel, sein großartiger Bienenvater, sein korrespondierendes Mitglied märkisch-historischer Vereine, die Seele seines Museums, sein guter Freund, dieser Krippenstapel. Sollte den Ernst des Glaubens verkannt haben, bei ihm sollte der Seminaristenhochmut zu gemeingefährlichem Ausbruch gekommen sein. Wohl entsann er sich in eigenster Person, was ihn in diesem Augenblick ein wenig verstimmte, gelegentlich sehr Ähnliches gesagt zu haben, aber doch immer nur scherzhaft. Und wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht mehr dasselbe. Traf dieser Satz je zu, so hier. Er erhob sich also mit einiger Anstrengung von seinem Platz, ging auf Kosseleger zu, schüttelte ihm die Hand und sagte: »Herr Superintendent, so wie Sie es da sagen, so kann es nicht sein. Von richtigen Altlutheranern gibt's hier überhaupt nichts. Und am wenigsten in Globsow. Die glauben sozusagen gar nichts. Ich wittere da was von Intrige. Da stecken andere dahinter. Bei meinem alten Baruch ist der Pferdefuß rausgekommen, aber bei meinem alten Krippenstapel ist er nicht rausgekommen und wird auch nicht rauskommen, weil er überhaupt nicht da ist. Meinen alten Krippenstapel, den kenne ich.« Kosseleger, Weltmann wie er war, lenkte rasch ein, sprach von Konventiklerbeschränktheit und gab die Möglichkeit einer Intrige zu. Natürlich wird es einem schwer, in diesem Erdenwinkel an derlei Dinge zu glauben, denn Intrige zählt ganz eminent zu den höheren Kulturformen. Intrige hat hier in unserer alten Grafschaft, glaube ich, noch keinen Boden. Aber andererseits ist es doch freilich wahr, dass heutzutage die Verwerflichkeiten, ja selbst die Verbrechen und Laster, nicht bloß im Gefolge der Kultur auftreten, sondern umgekehrt ihr voranschreiten, als beklagenswerte Herolde falscher Gesittung. Bedenken Sie, was wir neuerdings in unseren Äquatorialprovinzen erlebt haben. Die Zivilisation ist noch nicht da und schon haben wir ihre Gräuel. Man erschaudert, wenn man davon liest, und freut sich der kleinen und alltäglichen Verhältnisse, drin der Wille Gottes uns gnädig stellte. Nach diesen Worten, die was von einem guten Abgang hatten, erhob sich Kosseleger, und der Alte seinerseits seinen Arm in den des Superintendenten einhakend, um sich, wie er sagte, auf die Kirche zu stützen, begleitete seinen Besuch bis wieder auf die Rampe hinaus und grüßte noch mit der Hand, als der Wagen schon über die Bohlenbrücke fuhr. Dann wandte er sich rasch an Engelke, der neben ihm stand, und sagte: »Engelke, schade, dass ich mit dir nicht wetten kann, Lust hätte ich. Heute kommt noch wer, du wirst es sehen. Eine Woche lang lässt sich keine Katze blicken. Aber wenn unser Schicksal erstmal einen Entschluss gefasst hat, dann kann es sich auch wieder nicht genug tun. Man gewinnt dreimal das große Los oder man stößt sich dreimal in den Kopf. Und immer an derselben Stelle.«